1. Gott weiß Abramen, sein Heimatland, seinen Wohen tenkreisen, das Haus seines Vaters zu verlassen, in ein Land zu ziehen, das ihm noch offenbaren wird. 2. A Vers brach ihm, in Samstamvater eins bedeutenden Vokes zu machen, in Reich zu segnen und seinen Namen so bekannt zu machen, das selbst für andersam in Begriff des Segens werden sollte. 3. Gott Vers brach, die Genigen zu segnen, die Abram wohlwollend begegnen, warend Jean verfluchen word, die in Herb Werdigen, so das letztliche Volke der oder Dirch in Siegen erfahren sollten. For Abram leistet der Anweisen Gottes Folgen brach auf, wobei in sein Neff Lot begleitet, zu diesem Zeitpunkt war Abram bereits 75 Jahre alt. 5. Abram nahm sein Frau Sarai, seinen Neffen Lot so ihren gesamten Besitzen die in Haran erworbenen Bedienstieten mit sich, die Reis in das Land Canaan anzutreten, das sie schließlich auch erreichten. 6. Dirch quert das Land bis zum Heiligen Ort sich hem bei der Terebinth von Moor, wobei zu jener Zeit die Kanaaniter die Bewohner des Lands waren. 7. Dort erschien Gott dem Abram und gab ihm die Zusage, Diocese Land seinen Nach kommen zu verlehen, woraufhin Abram und jenem Ort einen Alter für den Herrn errichtet, der im erschienen war. 8. Von dort aus zog weiter in die Bergregion Ostlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass Bethel im Westen und Ari im Osten lag, dort errichtet für einen Alter und Betit Gotten. 9. Anschließend setzte Abram sein Reis in mehreren Etappen fort und bewegt sich dabei beständig weiter in Richtung des südlichen Negebgebiets. 10. Die Jedoch ein schwer Hungersnot das Land heimsucht, so sich Abram gezwungen, nach Ägypten zu ziehen, dort vorübergehend zu flucht vor der extremen Nahrungsknappheit zu suchen. 11. Als Kurz vor der Grenze zu Ägypten stand, klarte seine Frau Sarai, dass sich ihre außergewöhnlichen Schönheit durchaus bewusste sei. 12. Befürchtet, dass die Ägypter in Toten Worden, sie für sich zu beinsprechen, so bald sie führen, dass sie seine Ehefrau sei. 13. Bat sie daher, sich als seine Schwester auszugeben, damit ihretwegen ein Beversuch Behandlung erfahr und sein Leben aufgrund ihrer Versprechversion bleibe. 14. Nachdem Abram in Ägypten eingetroffen war, stellten die Ägypter tatsächlich fest, dass Sarai ein Frau von außergewöhnlicher Schönheit war. 15. Als die Hochrangigen beamten des Pharaos sie erblickten, rühmten sie ihre Schönheit vor dem Herrscher, was dazu führte, dass die Frau in den königlichen Palast geführt wird. 16. Aufgrund von Sarai behandelte der Pharao Abram sehr großzügig, so dass dieser bald über Schaf, Rinder, Esel, Kameli soe Diener und Dienerin in verfügt. 17. Gott suchte den Pharao und dessen gesamten Haushalt jedoch mit schweren Plagen heim, die Sarai, die Ehefrau Abrams, in seinen Palast aufgenommen hat. 18. Daraufhin ließ der Pharao Abram zu sich rufen und verlangte ein Erklärung dafür, warum ihm die Wahrheit über sein Ehefrau verenthalten habe. 19. Fragte ihn, weshalber sie als sein Schwester ausgegeben habe, was in dazu waren last, sie zur Frau zu nehmen, nun forderte er ihn auf, sein Frau zu nehmen und das Land zu verlassen. 20. Schließlich beauftragte der Pharao sein Lut damit, Abram zusammen mit seiner Frau und seinem gesamten Agentum sicher aus dem Land zu geleiten.